Die Affen und wir heutigen Menschen kennen also viele verschiedene Arten von Familie. Aber wie sah es bei den Steinzeitmenschen aus? Bei den Bewohnern von Ojalá? Schaut man sich die Überreste ihrer Hütten an, kann man sich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Es ist denkbar, dass in jeder Hütte eine Familie wohnte. Vater, Mutter und Kinder. Jede Familie baute sich ihre Hütte selbst, schlief darin und kochte für sich alleine. Nachbarn sind manchmal zu Besuch gekommen, aber abends in ihre eigene Hütte zurückgekehrt. Verliebten sich zwei Leute ineinander, haben sie vielleicht ein großes Hochzeitsfest gefeiert und sich dann gemeinsam eine eigene Hütte gebaut. So könnte es gewesen sein. Oder es war ein bisschen anders. Ein Mann, eine Frau und ihre drei Kinder könnten in der ersten Hütte gewohnt haben. In der Nachbarhütte lebte vielleicht eine Frau mit ihren zwei Kindern und ihrem aktuellen Freund mit dessen zwei Kindern. In Hütte Nummer 3 eine alleinerziehende Frau mit ihrem Kind. In Hütte Nummer 4 eine Frau mit ihren drei Kindern und ihrer neuen Freundin. In der Nummer 5 drei Senioren ohne Kinder. Und in der Nummer 6 ein Singlemann. Oder es war völlig anders. Vielleicht gab es überhaupt keine Kleinfamilien und die Leute lebten in einer Art Riesen-WG zusammen. Wenn die WG irgendwo ein neues Lager aufschlug, bauten alle gemeinsam die Hütten und Zelte. Und danach schliefen und aßen sie, wo sie wollten. Jemand, der in der ersten Nacht in Hütte Nummer 1 schlief, zog in der nächsten Nacht vielleicht in die Nachbarhütte, genervt von einem Schnarcher. Wenn sich zwei aus der WG ineinander verliebten, stellten sie einfach ihre Betten in dieselbe Hütte. Fertig. Keine Hochzeitsparty mit den langweiligen Verwandten, kein Stress mit dem Bau und der Einrichtung einer neuen Hütte. Und wenn es irgendwann vorbei war mit der großen Liebe, brauchte man keinen teuren Scheidungsanwalt, der entschied, welcher Partner die Hütte und wer die Einrichtungsgegenstände behalten durfte. Und man musste auch nicht stapelweise wichtige Dokumente unterschreiben. Nein, man konnte einfach sein Bett aus der Hütte räumen und es woanders hinstellen. Aber eigentlich brauchte man nicht einmal das zu tun, weil es gar keine Betten gab und die Leute auf dem Boden schliefen. Falls die Menschen tatsächlich in solchen WGs lebten, wer versorgte dann die Kinder? Die Steinzeitkinder wussten natürlich, wer ihre Mutter war. Die Frau, die sie auf die Welt gebracht hatte und seit ihrer Geburt um sie herum gewesen war. Aber kannten sie auch ihren Vater? Vielleicht halfen ja alle Männer bei der Erziehung, schleppten Essen an, beschützten die Sippe vor Löwen und brachten dem Nachwuchs bei, wie man auf Bäume klettert und Steinmesser herstellt. Vielleicht hatten die Kinder enge Bindungen zu mehreren Erwachsenen und es war ihnen völlig egal, wer jetzt genau der Vater oder der Onkel oder einfach nur ein Nachbar war. Das wäre eine ähnliche Art des Zusammenlebens wie bei unseren nahen Verwandten, den Schimpansen. Doch ob es tatsächlich so war oder ganz anders, das wissen wir nicht. Es ist leicht, sich etwas auszumalen, aber sehr wissenschaftlich ist es nicht. Wissenschaftler dürfen sich nicht allein auf ihre Fantasie stützen. Sie brauchen Fakten, handfeste Beweise. Dinge, die man sehen, berühren oder schmecken kann. So wie den Fingerknochen des Mädchens aus der Denisova-Höhle. Den Knochen kann man sehen, man kann ihn berühren und wenn man unbedingt will, kann man auch einmal kurz daran lecken. Aber wahrscheinlich wird er nur modrig schmecken. Bleibt also die spannende Frage, ob wir irgendwelche handfesten Beweise haben, die uns etwas über das steinzeitliche Familienleben verraten.